Ein Arzt untersucht eine ganz spezielle Mumie. Menschen mit gutem Lohn geben auch dem Staat viel. Und ein Mann hat seine Strafe bezahlt und zahlt trotzdem weiter. Hören Sie zu diesen Themen drei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Möchten Sie mitlesen? Die Texte finden Sie in Ihrem Begleitheft. Text 1. Woraus hat der Pathologe eine Mumie gemacht? Die Mumie. Der Pathologe Andreas Nerlich hat schon viele Mumien untersucht. Aber jetzt hat er ein ganz besonderes Exemplar vor sich, denn es ist ein Schwein. Und Nerlich hat es selbst zur Mumie gemacht. Zusammen mit Kollegen vom Krankenhaus in München-Schwabing hat der Professor das Schwein vor 5 Jahren einbalsamiert. Sie haben das tote Tier gewaschen, die Organe aus dem Körper genommen und es dann in Stoff gewickelt. Genau so hat der griechische Historiker Herodot vor 2500 Jahren die Prozedur beschrieben. Mit dem Experiment wollen die Pathologen mehr über Mumien lernen. Wie schwer ist es, einen Körper zu einer Mumie zu machen? Wie lange dauert das? Und wie gut funktioniert es? Nach 5 Jahren haben die Pathologen das Schwein jetzt aus dem Keller geholt und untersucht. Sie wissen nun, die Informationen von Herodot sind korrekt. Mit den Instruktionen aus seinen Texten konnten sie wirklich eine stabile Mumie herstellen. Bis heute attackieren keine Mikroorganismen den Körper des Tiers. Und noch etwas weiß Andreas Nerlich jetzt: Eine Schweinemumie riecht nach Speck. Woraus hat der Pathologe eine Mumie gemacht? Er hat eine Mumie aus einem Schwein gemacht. Text 2. Welches Land hat die höchsten Steuern und Abgaben? Arbeiten für den Staat. Menschen mit gutem Lohn geben auch dem Staat viel. In Deutschland zahlen fast 10% der Erwerbstätigen eine Einkommensteuer von 42%. Das ist der höchste Steuersatz. Damit zahlen 4,2 Millionen Menschen fast die Hälfte der Einkommensteuer des Landes. Bei Singles liegt die Grenze schon bei rund 54.000 Euro des zu versteuernden Einkommens im Jahr. Das ist das Resultat einer aktuellen Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln, kurz IW Köln. Sie zeigt auch, schon Menschen mit einem durchschnittlichen Lohn müssen in Deutschland fast jeden zweiten Euro abgeben. Das IW Köln will deshalb eine Reform des deutschen Steuersystems. Besonders Erwerbstätige mit durchschnittlichem Lohn sollen weniger abgeben müssen. Das soll dann mehr Menschen motivieren, einen Job anzufangen oder auch mehr und länger zu arbeiten. Aktuell hat Deutschland, nach einer Untersuchung der Industrieländerorganisation OECD, die zweithöchsten Steuern und Abgaben aller Industrienationen. Auf Platz 1 Belgien. Welches Land hat die höchsten Steuern und Abgaben? Belgien. Text 3. Wie viel musste der Mann bezahlen? Zu viel Geld für die Polizei. Wenn die Polizei nach jemandem sucht, bedeutet das meistens nichts Gutes. Anders ist das bei einem Mann aus Polen. Die Dortmunder Polizei sucht ihn, weil er seine Strafe bezahlt hat. Genauer, weil er sie viel zu oft bezahlt hat. Im Frühling 2016 ist der Pole ohne Anschnallgurt Auto gefahren. Das ist in Deutschland verboten. Deshalb musste er 30 Euro Strafe zahlen. Ein Freund des Fahrers hat das Geld schnell auf das Konto der Polizei überwiesen. Dabei hat er aber einen Fehler gemacht. Seit dieser ersten Überweisung vor über einem Jahr kommen jeden Monat 30 Euro auf dem Konto an. Jetzt sucht die Polizei per Facebook nach dem Polen oder seinem Freund, damit diese endlich aufhören, Strafe zu bezahlen. Wie viel musste der Mann bezahlen? Er musste 30 Euro bezahlen.